Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Hier ist wieder das Megahertz Radio 104,2. Wir sind wieder zurück und freuen uns auf die Sendung mit euch als Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind Erwerbslose und prekär Beschäftigte. Jede und jeder Betroffene und Interessierte sind herzlich willkommen. Wir treffen uns jeden Mittwoch im Zack in der Fichtenstraße 40. Und dort gibt es dann für 1,50 Euro Kaffee und Frühstück. Und natürlich haben wir heute wieder interessante Themen für euch. Da sind zum einen ein interessantes Interview mit der KAB, also die Katholische Arbeitnehmerbewegung, zum Thema Altersarmut in Düsseldorf. Das ist sehr interessant. Ja, und dann sind wir noch gebeten worden, zwei Briefe von Binational zu verlesen. Wer binational ist und um was es da geht, lasst euch da überraschen. Und zusätzlich gibt es da noch ein paar Tipps, wie man seine Freizeit gut verbringen kann. Ja, richtig. Es kommt jetzt ein bisschen Musik und danach geht's zur Sache. Something's wrong. Fangen wir jetzt mit einem Freizeitangebot an. Ja, da kann ich euch empfehlen, die kostenfreien Bildungs- und Freizeitangebote der Renatec. Die Renatec, die ist in Eller und zwar auf der Ellerkirchstraße 80. Ich nenne euch mal die Telefonnummer. Das ist in Düsseldorf 220939. 220939. Und also ich kann euch die wirklich empfehlen. Es wird angeboten Sprachkurse, Gesprächskreise. Schaut am besten selber mal nach oder ruft mal an. Also da ist auch bestimmt für euch was dabei. Also in der Einrichtung Renatec liegen im Eingangsbereich die Flyer aus. In der Stadtbücherei liegen auch viele Flyer aus. Die sind aber immer schnell vergriffen. Aber deswegen habe ich euch die Telefonnummer genannt. Und es gibt auch noch eine Website. www.renatec.de. Renatec mit C am Schluss. Hier sind wir wieder bei 104,2 MHz. Es kommt jetzt unser Beitrag zu Binational. Der Verein Binational hat mir zwei Briefe gegeben. Die soll ich bitte verlesen. Sag mal, was ist Binational für ein Verein? Ja, wie der Name schon sagt, Binational ist ein Düsseldorfer Verein für Menschen, die mit einem Partner aus einem anderen Land oder einer anderen Kultur zusammenleben. Und für deren Partner. Aber auch für Deutsche, die keine Partner oder Partnerinnen aus anderen Ländern haben. Kinder sind ebenfalls willkommen. Der Verein wurde im Januar 2007 in Düsseldorf gegründet und ging aus dem Verband Binationaler Partnerschaften und Familien IAF e.V. hervor. Dort treffen sich Menschen aus über 40 Ländern. Was macht der Verein noch so? Zuerst einmal gibt es Beratung für die unterschiedlichsten Probleme, die sich in binationalen Beziehungen ergeben können. Und ihnen wird auch bei Alltagsproblemen geholfen. Migranten werden zum Beispiel auch zu Ämtern begleitet. Zum anderen dienen die Räumlichkeiten von Binational auch als Begegnungsstätte. Jeden Montag findet ein offenes Treffen von 11 bis 21 Uhr statt, mit gemeinsamen Mahlzeiten, Erfahrungsaustausch, Beratungen und so weiter. Diese Montagstreffen gibt es jetzt seit über 40 Jahren. Und seit 40 Jahren ist das Treffen noch kein einziges Mal ausgefallen. Selbst an Feiertagen, die auf einen Montag fallen, wird das Treffen lediglich auf den Nachmittag verschoben. Und bemerkenswert sind auch die vielen kulturellen Aktivitäten, wie ein internationaler Chor, Gemäldeausstellungen, internationale Modenschauen und viele internationale Feste mit Speisen und Getränken aus vielen Kulturen. Dann sind die Leute ja sehr engagiert. Ja, allerdings. Und dabei muss man ja auch bedenken, dass sie das alles ehrenamtlich machen und mit ihren Mitgliedsbeiträgen sogar noch selbst für die Miete aufkommen. Welche Briefe wollen Sie jetzt verlesen haben? Es geht darum, dass schon seit ewigen Zeiten am 1. Mai bei der DGB-Veranstaltung Infostände gemacht wurden von Binational. Dort gab es auch Essen und Trinken. Aber dieses Jahr soll es damit Probleme geben. Bevor wir jetzt den ersten Brief verlesen, machen wir eine kleine Musik. Now you're a yaga yaga. I wanna be one too. Es kommt jetzt zuerst der Brief, der vom DGB an Binational geschrieben worden ist. Und zwar am 22. Januar 2018. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eure Erklärung zur Teilnahme mit einem Stand für die 1. Mai-Veranstaltung dankend erhalten. Aufgrund von gestiegenen Kosten für Strom, Wasser und Veranstaltungslogistik muss von den großen Ständen mit gastronomischem Angebot eine Logistikpauschale in Höhe von insgesamt 250 Euro eingefordert werden. Als Anlage befindet sich eine Bereitschaftserklärung zur Logistikpauschale. Ihr erhaltet dann von der durchführenden Firma eine Rechnung. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn dieser Betrag im Vorfeld spätestens bis zum 6. April 2018 an den Vertragspartner überwiesen wurde. Siehe auch Anlage. Erst danach können wir euch die Bestätigung zur Teilnahme zusenden. Wir bitten euch, uns die beigefügten Erklärungen mit den geänderten Rahmenbedingungen bis zum 21.02.2018 per Post oder per Fax zurückzusenden. Mit freundlichen Grüßen. Auf dieses Schreiben hat Binational folgendermaßen geantwortet. Sehr geehrte Damen und Herren, auf Ihr Schreiben vom 22.01.2018 teilen wir Ihnen mit, dass wir leider auf unseren angemeldeten Imbissstand verzichten müssen, da es uns als ehrenamtlicher armer Verein nicht möglich ist, den geforderten Betrag von 250 Euro aufzubringen. Wir nehmen also nur mit einem Infostand teil und benötigen nun 3 Meter Standfläche und keinen Wasser- und Stromanschluss. In den vielen Jahren, in denen wir mit einem Info- und Imbissstand an Ihrer Veranstaltung am 1. Mai teilgenommen haben, haben wir stets preiswerte internationale Spezialitäten und Getränke gegen Spender angeboten und noch nie einen Erlös von 250 Euro erzielt. Die Enttäuschung darüber, dass wir nun keinen Imbissstand mehr haben, ist bei allen unseren Mitgliedern, Interessenten, Besuchern, Besucherinnen, die jedes Jahr zu unserem Stand kamen, natürlich sehr groß. Insbesondere das Orga-Team unseres Vereins bedauert diese Entscheidung sehr. Mit freundlichen Grüßen. Das waren jetzt die Briefe und wir sind auch sehr enttäuscht, dass kein Unterschied gemacht wird zwischen kleinen Vereinen und großen Verbänden und Organisationen, die locker dieses Geld hinblättern könnten. Das finden wir auch bedauerlich, weil ich finde, kleine Vereine werden so an die Wand gedrückt und deswegen wollten wir Binational unterstützen. Und ich denke, dass es auch nicht der einzige kleine Verein ist, der diesen Brief bekommen hat. Und da würden wir noch mal dem DGB sagen, die sollten vielleicht noch mal darüber nachdenken. Ja, und wenn ich noch mal was hinzufügen darf, wo bleibt eigentlich damit die Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit? Ja, ich möchte nur noch ganz zum Schluss, bevor wir jetzt das Thema abschließen, wollte ich noch mal die Kontaktdaten durchgeben. Es kann ja sein, dass ihr euch jetzt für Binational interessiert und da gerne mal vorbeigehen wolltet. Binational findet ihr in der Bruchstraße 70 im Hof. Die Bruchstraße ist in Flingern. Und die Telefonnummer lautet 93 46 532. 93 46 532. Und die Homepage www.binational-in-düsseldorf-zusammengeschrieben.de. Too much too young. You don't too much, much too young. You're married with a kid when you could be having fun with me. Too young, you're married to the kid when you could be having fun with me. Jetzt kommt unser Beitrag zur Altersarmut in Düsseldorf. Hallo Winfried. Hallo Gertrud. Du bist hier von der KAB. Was für eine Funktion hast du? Ja, ich bin Diözesansekretär, nennt sich das. Also ein katholischer Begriff, das heißt Bistum Köln. Da sind wir als katholische Arbeitnehmerbewegung organisiert und ich bin quasi der höchste Verwaltungsbeamte in Anführungszeichen für die KAB, ja, hier vor Ort in Düsseldorf. Was für Ziele hatten die KAB? Also vom Selbstverständnis, ich sage es wieder sehr allgemein, verstehen wir uns als Bewegung für soziale Gerechtigkeit, setzen uns also mit Themen wie Arbeit 4.0 auseinander, aber auch mit Themen wie Armut, die Frage überhaupt, wie sich unser Leben gestalten wird. Von daher engagieren wir uns nicht nur kirchlich, wir sind ein katholischer Verband, ja, sondern auch gesellschaftlich, politisch. Aktuell zum Beispiel zum Thema Sonntagsschutz und so. Also ganz unterschiedliche Sachen, die wir machen im Bereich Bildungsarbeit, politische Aktionen, Teilhabe, Teilnahme. Altersarmut ist ja was man in letzter Zeit öfters hört, die auch am Zunehmen ist. Was sagt ihr dazu? Also wir waren, als wir die Zahlen dann gehört haben für Düsseldorf, schockiert, muss ich ehrlich sagen. Weil die KAB arbeitet seit ein paar Jahren im Initiativkreis Armut mit. Anlass damals war die Frage des Sozialtickets, ein wirklich bezahlbares Sozialticket. Und in dem Zusammenhang haben wir uns halt mit dem Thema Armut beschäftigt, hatten mit dem Dr. Antonio Brettschneider einen Fachmann da, der uns in seinem Vortrag dann an den Zahlen deutlich machte, dass Düsseldorf die Landeshauptstadt der Altersarmut ist. Das hätten wir so nie gedacht. Wir hätten das immer in irgendeiner Ruhrgebietsstadt vermutet. Da ist es aber eher die Hartz-IV-Armut. In Düsseldorf ist es tatsächlich die Altersarmut. Mittlerweile, das ist keine Beruhigung, hat Köln zu uns aufgeschlossen. Wir liegen beide mit ca. 7,8-8% der über 65-Jährigen, die Grundsicherung beziehen, tatsächlich an der Spitze in NRW. Und deutschlandweit ist Düsseldorf auf Platz 3. Also von daher sind das Zahlen, die haben uns tatsächlich sehr überrascht. Ja. Zu den Ursachen kann man sagen, und dann wird es auch verständlich und nachvollziehbar, das hat mit der Lebenssituation hier zu tun, zum Beispiel hohe Mietkosten und Ähnliches. Das führt natürlich dazu, dass viele Ältere, in der Regel sind es dann oft auch die Frauen, dann in Armut hier leben. Die Zahlen für Düsseldorf waren nach der letzten Schätzung ca. 9.000 Seniorinnen und Senioren. Dazu kommt eine hohe Dunkelziffer, denn wir gehen von sehr viel verschämter Armut aus, die sich also nicht melden und Grundsicherung dann beantragen, sodass man fast sagen kann, es wird doppelt so hoch sein, die Zahl. Oh, das ist natürlich kein gutes Zeugnis für die Stadt Düsseldorf, ne? Das ist wohl wahr. Wir sind damals vom Initiativkreis Armut in den Seniorenbeirat der Stadt gegangen und haben gefragt, welche Rolle das Thema Altersarmut da spielt. Und wir mussten feststellen, es spielte erstmal keine Rolle. Mhm. Aber auf unser Drängen ist dann ein Themenkreis Altersarmut und Alterseinsamkeit gegründet worden. Beides hängt oft sehr zusammen. Wenn ich wenig Geld habe, gehe ich auch wenig raus. Dass dieses Thema jetzt seit einem guten Jahr über diesen Themenkreis verfolgt wird. Hört sich ja jetzt nicht so gut an. Was macht denn die Stadt Düsseldorf? Oder ist das jetzt das Einzige, also dieser Arbeitskreis, in dem du oder deine Frau auch drin ist? Auch drin ist, ja. Also meine Frau arbeitet bei der Altstadt Armenküche. Wir sind in diesem Themenkreis drin und jetzt wird es am 13. April einen Fachtag, eine Fachtagung geben im Düsseldorfer Rathaus. Man rechnet mit bis zu 200 TeilnehmerInnen dabei. Und die ganzen Fragen werden dann eine Rolle spielen. Also was uns erstmal freut, dass Politik das jetzt wahrgenommen hat, dass das ein Thema ist und damit auch öffentlich bekannt. Ich glaube, diese Zahlen überraschen dann doch viele, die Düsseldorf eher als eine reiche Stadt so wahrnehmen, dass Armut bei uns doch so eine große Rolle spielt und gerade Altersarmut. Und wir erhoffen uns von dem Tag zum einen, dass das Thema bekannter wird, dafür geworben wird, sich damit auseinanderzusetzen. Und zum anderen aber auch Lösungen gesucht werden, weil entscheidend ist die Förderung von sozialem Wohnungsbau. Ja. Also es muss bezahlbarer Wohnraum sein. Ein Sozialticket, was diesen Namen verdient. Man muss überlegen, was kann an Bürokratie abgebaut werden? Wie können Hilfen erleichtert werden, das auch zu machen, zu beantragen, wenn man ein Recht drauf hat? Also eine Aufklärung der Leute. Also von daher sind einige Ansätze, die ich oder Hoffnungen, die ich mit diesem Tag verbinde. Ja, ich hätte auch mal was zu sagen, und zwar diese Zeitarbeitsfirmen, das nimmt ja Überhand, meiner Meinung nach. Man muss sich nicht wundern über die Altersarmut. Also, du meinst, weil die Löhne ja jetzt schon so niedrig sind. Ja. Also das. Ja, wir haben selber als KAB im November eine offene Veranstaltung dazu gemacht, zu dem Thema. Haben nur extra von den Gewerkschaften jemand mit dazu eingeladen, neben den Vertretern von Caritas, Diakonie und dem Ausschuss hier Arbeit, Gesundheit, Soziales der Stadt. Weil wir sagen, eine der Ursachen für Altersarmut sind tatsächlich die prekären Arbeitsverhältnisse, die dazu führen, dass Leute hinterher nicht mehr in der Lage sind, eine armutsfeste Rente zu beziehen. Also von daher mit einer Ursache, wie und was man da tun kann, das wird nicht im Moment helfen, aber für die, die später in Rente gehen, dass die nicht in diese Armut fallen. Bessere Löhne, ne? Also armutsfeste Löhne. Ja, Also wir wollen auch einen Mindestlohn, der mehr ist. Wir fordern im Moment als Verband 12,50 Euro die Stunde. Und selbst das wird dann eng hinterher, weil man muss schon diese 40 Jahre arbeiten mit 40-Stunden-Jobs und. Also diese ganze Frage von Teilzeitbeschäftigung, befristete Arbeitsverhältnisse, Generation Praktikum, das wird uns ja erst in einigen Jahren dann zum Problem werden. Das heißt, da müssen wir jetzt schon für kämpfen. Living the life. Die KAB hat ja ein Rentenmodell sich erarbeitet. Wie sieht das aus? Also wie sehen die Lösungsansätze? Ja, wir müssen sagen, das haben wir gemeinsam mit anderen katholischen Verbänden entwickelt. Also nicht nur die KAB, auch Kolping ist dabei, die katholische Frauengemeinschaft, Landvolk und so weiter. Also es ist ein Modell der katholischen Verbände. Zum Rausschneiden gleich, da vorne liegt ein Flyer dazu, wo das Konzept dargestellt wird. Wir setzen dabei auf eine armutsfeste Sockelrente, eine Grundrente, die jeder bekommt. Deswegen kann man auch sagen, wir sagen immer Cappuccino-Modell. Ne? Also dass es diese Arbeitnehmerpflichtversicherung, diese Sockelrente gibt, darauf dann, was jeder über Betrieb oder sonst wie noch machen kann, durch Arbeitsleistung aufgestockt wird und als Sahnehäubchen, wenn er sich leisten kann, eine private Vorsorge. Also das heißt auch, dass im Moment die Frage ist, kann das Ganze über Steuern finanziert werden oder müsste es umlagefinanziert werden, wie unser jetziges System, weil wir dafür sind, dass eigentlich alle Einkommensarten mit herangezogen werden. Ja. Nicht nur im Moment über Erwerbsarbeit, Schlenker, das hat damit zu tun, Erwerbsarbeit in den nächsten Jahren, Stichwort Arbeit 4.0, wird wahrscheinlich weniger werden. Und die Frage ist, wer finanziert dann die ganzen sozialen Sicherungssysteme? Ja. Also ist unser Wunsch, unsere Vorstellung eigentlich, dass alle Beiträge eingezogen werden von allen Einkommensarten. Genau. Vor allem so die Reichen, ne? Die sollten da auch ein bisschen mehr herangezogen werden. Also wer viel leisten kann, der sollte eigentlich auch viel dazu beitragen. Ne? Das sehen wir auch so. Wir haben ja dazu ein eigenes Modell zum Grundeinkommen entwickelt, was auch die sozialen Sicherungen weiter vorhält, wo wir aber sagen, mit so einer Grundeinkommen, wenn es das gäbe, dann gäbe es eigentlich auch keine Armut mehr. Ne? Nach unserem Modell sind das zwischen 850 und 1000 Euro pro Monat, was jeder bekommt, was über eine Umverteilung von oben nach unten finanziert wird. Da sind wir auch klassenkämpferisch, muss man sagen, als Arbeitnehmerbewegung. Aber das würde auf Dauer das verhindern, was wir jetzt haben, dass es Leute gibt, die in Armut leben. Vielleicht wäre es ja ein Übergangsschritt ganz gut, wenn wenigstens Rentner diesen Grundbetrag bekämen erstmal oder auch Leute, die krank sind und nicht mehr. Ja, wir sehen eigentlich zwei Möglichkeiten zu beginnen. Das eine ist, wäre das Rentenmodell, wo diese Sockel- oder Grundrente ja so ähnlich wäre wie ein Grundeinkommen. Das zweite, was wir sehen, ist über Kindergrundeinkommen oder Kindergrundsicherung, weil auch Kinder, aber ne, Kinderarmut ansonsten gibt es ja nicht, es ist ja Familienarmut. Das heißt, eine Alleinerziehende mit Kindern ist immer einem Armutsrisiko ausgesetzt. Das kann damit verhindert werden. Und wenn man sieht, bestimmte Länder wie jetzt auch Finnland oder so probieren das ja als Modell auch aus. Also ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit dafür gibt. Und wenn man mal aufmerksam in den letzten Monaten die Medien verfolgt hat, mittlerweile Manager großer Unternehmen. Ja. Timotheus Höttges von Telekom war der Erste, dann hat aber auch Siemens und nachgezogen, weil die nämlich sehen mit dem Abbau der Arbeitsplätze, was passiert mit den Leuten dann. Mhm, ja. Und plötzlich diese Idee eines Grundeinkommens propagieren und ja, dass man darüber nachdenken kann. Also von daher hoffe ich, vielleicht erleben wir es noch, es wäre wünschenswert. gibt es denn Möglichkeiten für die Stadt Düsseldorf oder für den OB? Gibt es da Möglichkeiten, da was zu bewegen? Also zumindest zu den ersten Sachen, die wir gesagt haben, also die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, der von der Stadt oder so auch gefördert wird. Das ist ja mit, es wurde ja immer heiß diskutiert, Quotenregelung bei Neubauten, ne? 10 oder 20% oder sowas guckt man sich neben Grafenthal oder so an oder auch was in den Heinegärten da im Linksrheinischen passiert. Also die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, das kann die Stadt sehr wohl beeinflussen. Das wäre so ein wichtiges. Das Zweite auch zum Thema Sozialticket, könnte die Stadt mit der Rheinbahn auch in Vorlage treten und sagen, wir machen da eine andere Finanzierung, wir machen es preisgünstiger, übernehmen das. Zum Teil wäre so eine zweite Sache. Und der Abbau der Bürokratisierung, was wir zu Anfang hatten, ist auch die Frage der Kommune. Ne? Ja. Also wie sind Anträge so auszufüllen, dass sie auch ältere Menschen verstehen? Wie werden ältere Menschen informiert, welche Ansprüche und Rechte sie eigentlich haben und, und? Das ist was, was eine Kommune wie Düsseldorf eigentlich lösen könnte. All right, everybody, here goes your chance. All the Ja, wer hätte das denn gedacht? Da kommt ja gerade der Raphael zur Tür herein. Na, Raphael, was machst du denn jeden Mittwoch morgens um 9.30 Uhr? Du, ich geh zum Mittwochsfrühstück im Zack. Warum gehst du denn dahin? Anfangs war es ja nur, um Gleichgesinnte in meiner Arbeitslosigkeit zu finden. Jetzt wurden aus Gleichgesinnten Freunde und es sind Freundschaften entstanden. Ach nee, wirklich? Ja, es hat mir schon damals geholfen, über die Arbeitslosigkeit ohne Barrieren reden zu können und es nicht immer verschweigen zu müssen. Warum denn verschweigen? Ja, gesellschaftlich wird man doch sehr schnell aufs Abstellgleis gestellt und man fühlt sich nicht zugehörig, irgendwie ausgesondert. Fühlst du dich wirklich so? Ja, und solange ich das Mittwochsfrühstück nicht kannte, dachte ich, ich bin ganz alleine, dem es so geht. Na, das ist doch einmal etwas Positives. Ja, jetzt arbeite ich ja wieder. Jedoch gehe ich sehr gerne an einem freien Mittwoch, morgen, zum Mittwochsfrühstück, um Altbekannte zu treffen. Das ist einfach einmal ein Ort, an dem man einfach so sein kann, wie man ist. Natürlich respektiert jeder jeden. Ja, da würde ich doch sagen, kommt doch auch vorbei. Jeden Mittwoch um 9.30 Uhr im Zack, Fichtenstraße 40. Und nächste Sendung wieder am 25. März, 19 Uhr bei Antenne Düsseldorf. Tschüss. Ciao.